Mädchen fing es an, dass die Zauberfee es an. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Denn wer junge Liebe kennt, weiß, wie schnell ein Herz verbrennt. Oh, bleib, bleib bei ihm, Diana. Er war 18 Jahre kaum, sah Dianas Bild im Traum, träumte da er so allein, könnte sie doch wirklich sein. Träumt von ihr so manches Jahr, weil sie schön wie Mutter war. Oh, bleib, bleib bei ihm, Diana. Bäume, ob er wache oder träume, ruft nach ihr, komm zu mir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ob sie wohl sein Rufen hört, seine Sehnsucht je erfährt. Denn so ist es ja im Leben oft, dass man sich das große Glück erhofft. Drum, wenn es ein Traumbild macht, dass das Glück uns im Leben lacht. Ja, dann bleib bei uns, Diana. Oh, bleib, Diana. Oh, bleib, Diana.